Abschnitt 2 von Florentinische Nächte von Heinrich Heine. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gemalte Frauenbilder, fuhr Maximilian fort nach einer Pause, haben mich immer minder heftig interessiert als Statuen. Nur einmal war ich in ein Gemälde verliebt. Es war eine wunderschöne Madonna, die ich in einer Kirche zu Köln am Rhein kennenlernte. Ich wurde damals ein sehr eifriger Kirchgänger und mein Gemüt versenkte sich in die Mystik des Katholizismus. Ich hätte damals gerne, wie ein spanischer Ritter, alle Tage auf Leben und Tod gekämpft für die immakulierte Empfängnis Marie, der Königin der Engel, der schönsten Dame des Himmels und der Erde. Für die ganze heilige Familie interessierte ich mich damals und ganz besonders freundlich zog ich jedes Mal den Hut ab, wenn ich einem Bilde des heiligen Josefs vorbeikam. Dieser Zustand dauerte jedoch nicht lange und fast ohne Umstände verließ ich die Mutter Gottes, als ich in einer antiken Galerie mit einer griechischen Nymphe bekannt wurde, die mich lange Zeit in ihren Marmorfesseln gefangen hielt. »Und Sie liebten immer nur gemeißelte oder gemalte Frauen?« kicherte Maria. »Nein, ich habe auch tote Frauen geliebt«, antwortete Maximilian, über dessen Gesicht sich wieder ein großer Ernst verbreitete. Er bemerkte nicht, dass bei diesen Worten Maria erschreckend zusammenfuhr, und ruhig sprach er weiter: »Ja, es ist höchst sonderbar, dass ich mich einst in ein Mädchen verliebte, nachdem sie schon seit 7 Jahren gestorben war. Als ich die kleine Veri kennenlernte, gefiel sie mir ganz außerordentlich gut. 3 Tage lang beschäftigte ich mich mit dieser jungen Person und fand das höchste Ergötzen an allem, was sie tat und sprach, an allen Äußerungen ihres reizend wunderlichen Wesens, jedoch ohne dass mein Gemüt dabei in überzärtliche Bewegung geriet. Auch wurde ich einige Monate darauf nicht allzu tief ergriffen, als ich die Nachricht empfing, dass sie infolge eines Nervenfiebers plötzlich gestorben sei. Ich vergaß sie ganz gründlich und ich bin überzeugt, dass ich jahrelang auch nicht ein einziges Mal an sie gedacht habe. Ganze 7 Jahre waren seitdem verstrichen und ich befand mich in Potsdam, um in ungestörter Einsamkeit den schönen Sommer zu genießen. Ich kam dort mit keinem einzigen Menschen in Berührung und mein ganzer Umgang beschränkte sich auf die Statuen, die sich im Garten von Sanssouci befinden. Da geschah es eines Tages, dass mir Gesichtszüge und eine seltsam liebenswürdige Art des Sprechens und Bewegens ins Gedächtnis traten, ohne dass ich mich dessen entsinnen konnte, welcher Person dergleichen angehörten. Nichts ist quälender als solches Herumstöbern in alten Erinnerungen, und ich war deshalb wie freudig überrascht, als ich nach einigen Tagen mich auf einmal der kleinen Veri erinnerte und jetzt merkte, dass es ihr liebes, vergessenes Bild war, das mir so beunruhigend vorgeschwebt hatte. Ja, ich freute mich dieser Entdeckung wie einer, der seinen intimsten Freund ganz unerwartet wiedergefunden. Die verblichenen Farben belebten sich allmählich, und endlich stand die süße kleine Person wieder leibhaftig vor mir, lächelnd, schmollend, witzig und schöner als jemals. Von nun an wollte mich dieses holde Bild nimmermehr verlassen. Es füllte meine ganze Seele. Wo ich ging und stand, stand und ging es an meiner Seite, sprach mit mir, lachte mit mir, jedoch harmlos und ohne große Zärtlichkeit. Ich aber wurde täglich mehr und mehr bezaubert von diesem Bilde, das täglich mehr und mehr Realität für mich gewann. Es ist leicht, Geister zu beschwören, doch es ist schwer, sie wieder zurückzuschicken in ihr dunkles Nichts. Sie sehen uns so flehend an, unser eigenes Herz leiht ihnen so mächtige Fürbitte. Ich konnte mich nicht mehr losreißen, und ich verliebte mich in die kleine Veri, nachdem sie schon seit 7 Jahren verstorben. So lebte ich 6 Monate in Potsdam, ganz versunken in dieser Liebe. Ich hütete mich noch sorgfältiger als vorher vor jeder Berührung mit der Außenwelt, und wenn irgendjemand auf der Straße etwas nah an mir vorbeistreifte, empfand ich die missbehaglichste Beklemmung. Ich hegte vor allen Begebnissen eine tiefe Scheu, wie solche vielleicht die nachtwandelnden Geister der Toten empfinden, denn diese, wie man sagt, wenn sie einem lebenden Menschen begegnen, erschrecken sie ebenso sehr, wie der Lebende erschrickt, wenn er einem Gespenst begegnet. Zufällig kam damals ein Reisender durch Potsdam, dem ich nicht ausweichen konnte, nämlich mein Bruder. Bei seinem Anblick und bei seinen Erzählungen von den letzten Vorfällen der Tagesgeschichte erwachte ich wie aus einem tiefen Traum und zusammenschreckend fühlte ich plötzlich, in welcher grauenhaften Einsamkeit ich so lange für mich hingelebt. Ich hatte in diesem Zustande nicht einmal den Wechsel der Jahreszeiten bemerkt und mit Verwunderung betrachtete ich jetzt die Bäume, die, längst entblättert, mit herbstlichem Reife bedeckt standen. Ich verließ alsdann Potsdam und die kleine Veri, und in einer anderen Stadt, wo mich wichtige Geschäfte erwarteten, wurde ich durch sehr eckige Verhältnisse und Beziehungen sehr bald wieder in die rohe Wirklichkeit hineingequält. »Lieber Himmel«, fuhr Maximilian fort, indem ein schmerzliches Lächeln um seine Oberlippe zuckte, »lieber Himmel, die lebendigen Weiber, mit denen ich damals in unabweisliche Berührung kam, wie haben sie mich gequält, zärtlich gequält, mit ihrem Schmollen, Eifersüchteln und beständigen Inatemhalten. Auf wie vielen Bällen musste ich mit ihnen herumtraben, in wie viele Klatschereien musste ich mich mischen. Welche rastlose Eitelkeit, welche Freude an der Lüge, welche küssende Verräterei, welche giftigen Blumen. Jene Damen mussten mir alle Lust und Liebe verleiden, und ich wurde auf einige Zeit ein Weiberfeind, der das ganze Geschlecht verdammte. Es ging mir fast wie dem französischen Offizier, der im russischen Feldzuge sich nur mit Mühe aus den Eisgruben der Beresina gerettet hatte, aber seitdem gegen alles Gefrorene eine solche Antipathie bekommt, dass er jetzt sogar die süßesten und angenehmsten Eissorten von Tortoni mit Abscheu von sich wies. Ja, die Erinnerung an die Beresina der Liebe, die ich damals passierte, verleidete mir einige Zeit sogar die köstlichsten Damen, Frauen wie Engel, Mädchen wie Vanillesorbet. »Ich bitte Sie«, rief Maria, »schmähen Sie nicht die Weiber. Das sind abgedroschene Redensarten der Männer. Am Ende, um glücklich zu sein, bedürft ihr dennoch der Weiber.« »Oh«, seufzte Maximilian, »das ist freilich wahr. Aber die Weiber haben leider nur eine einzige Art, wie sie uns glücklich machen können, während sie uns auf 30.000 Arten unglücklich zu machen wissen.« »Teurer Freund«, erwiderte Maria, indem sie ein leises Lächeln verbiss, »ich spreche von dem Einklang zweier gleichgestimmten Seelen. Haben Sie dieses Glück nie empfunden? Aber ich sehe eine ungewöhnliche Röte über Ihre Wangen ziehen. Sprechen Sie, Max?« »Es ist wahr, Maria. Ich fühle mich fast knabenhaft befangen, wenn ich Ihnen die glückliche Liebe gestehen soll, die mich einst unendlich beseligt hat. Diese Erinnerung ist mir noch nicht verloren, und in ihren kühlen Schatten flüchtet sich noch oft meine Seele, wenn der brennende Staub und die Tageshitze des Lebens unerträglich wird. Ich bin aber nicht imstande, Ihnen von dieser Geliebten einen richtigen Begriff zu geben. Sie war so ätherischer Natur, dass sie sich mir nur im Traume offenbaren konnte. Ich denke, Maria, Sie hegen kein banales Vorurteil gegen Träume. Diese nächtlichen Erscheinungen haben wahrlich ebenso viel Realität wie jene roheren Gebilde des Tages, die wir mit Händen antasten können und woran wir uns nicht selten beschmutzen. Ja, es war im Traume, wo ich sie sah, jenes holde Wesen, das mich am meisten auf dieser Welt beglückt hat. Über ihre Äußerlichkeit weiß ich wenig zu sagen. Ich bin nicht imstande, die Form ihrer Gesichtszüge ganz genau anzugeben. Es war ein Gesicht, das ich nie vorher gesehen und das ich nachher nie wieder im Leben erblickte. So viel erinnere ich mich, es war nicht weiß und rosig, sondern ganz einfarbig, ein sanft angerötetes Blassgelb und durchsichtig wie Kristall. Die Reize dieses Gesichtes bestanden weder im strengen Schönheitsmaß noch in der interessanten Beweglichkeit. Sein Charakter bestand vielmehr in einer bezaubernden, entzückenden, fast erschreckenden Wahrhaftigkeit. Es war ein Gesicht voll bewusster Liebe und graziöser Güte, Es war mehr eine Seele als ein Gesicht, und deshalb habe ich die äußere Form mir nie ganz vergegenwärtigen können. Die Augen waren sanft wie Blumen, die Lippen etwas bleich, aber anmutig gewölbt. Sie trug ein seidenes Peignoir von kornblauer Farbe, aber hierin bestand auch ihre ganze Bekleidung. Hals und Füße waren nackt, und durch das weiche, dünne Gewand lauschte manchmal, wie verstohlen, die schlanke Zartheit der Glieder. Die Worte, die wir miteinander gesprochen, kann ich mir ebenfalls nicht mehr verdeutlichen. Soviel ich weiß, haben wir uns verlobt, und dass wir heiter und glücklich, offenherzig und traulich wie Bräutigam und Braut, ja, fast wie Bruder und Schwester miteinander kosten. Manchmal aber sprachen wir gar nicht mehr und sahen uns einander an, Aug in Auge, und in diesem beseligenden Anschauen verharrten wir ganze Ewigkeiten. Wodurch ich erwacht bin, kann ich ebenfalls nicht sagen, aber ich schwelgte noch lange Zeit in dem Nachgefühle dieses Liebesglücks. Ich war lange wie getränkt von unerhörten Wonnen, die schmachtende Tiefe meines Herzens war wie gefüllt mit Seligkeit, eine mir unbekannte Freude schien über alle meine Empfindungen ausgegossen, und ich blieb froh und heiter, obgleich ich die Geliebte in meinen Träumen niemals wieder sah. Aber hatte ich nicht in ihrem Anblick ganze Ewigkeiten genossen? Auch kannte sie mich zu gut, um nicht zu wissen, dass ich keine Wiederholungen liebe. »Wahrhaftig«, rief Maria, »Sie sind ein Homme à bonne fortune. Aber sagen Sie mir, war Mademoiselle Laurence eine Marmorstatue oder ein Gemälde, eine Tote oder ein Traum?« »Vielleicht all dieses zusammen«, antwortete Maximilian sehr ernsthaft. »Ich konnte mir's vorstellen, teurer Freund, dass diese Geliebte von sehr zweifelhaftem Fleische sein musste. Und wann werden Sie mir diese Geschichte erzählen?« »Morgen. Sie ist lang und ich bin heute müde. Ich komme aus der Oper und habe zu viel Musik in den Ohren.« Ende von Abschnitt 2. Gelesen von Hokuspokus.